Das Universum insgesamt wiegt 10 hoch 60 Kilogramm. Ausgeschrieben wär das dann ne 1 mit 60 Nullen dran. Uhu. Du wiegst nur 107 Pfund, das ist beides gut zu wissen. Du bist nicht das Universum, dafür kannst du besser küssen. Uhu. Uhu. Uhu. Uhu. Das Weltall wird bald 14 Milliarden Jahre alt. Unsere Beziehung hält schon seit 14 Tagen. Deine Augen strahlen mich an, meine Zähne strahlen zurück. Der Urknall bist du nicht, doch wer kann das schon von sich sagen? Das Universum ist der Hammer, aber du bringst mich zum Lachen. Der Weltraum ist gigantisch, doch man kann nicht viel mitmachen. Die Milchstraße ist göttlich, nur wird sie mich niemals lieben. Ich will lieber mit dir unter dem Sternenhimmel liegen.